Super klasse, sieht das aus. Also ich meine du. Du siehst super aus. Echt mal, klasse. Die einzig angemessene Reaktion wäre eine harte Ohrfeige. Du siehst klasse aus. Einige Kilo leichter. Das sind doch locker 10. 10.000 Mal nein. Krümelig, Knusperaugen starren mich an. Krustig, lustig ist mich nicht. Ein Brötchen wird zur Herausforderung, aber sehen tut das nie Mensch. Mein Hund niest genervt. Voll geheult werden ist halt scheiße. Das Brötchen gewinnt vielleicht dieses Frühstück, aber ich werde den Tag gewinnen. Ich zwinge ein paar Glas Wasser in mich rein, nehme einen exklusiven Psychopharmaka-Mix und mache mich auf zum Training. It's a so-called Frauen-Kickbox-Gruppe, die sinnigerweise von einem Dude geleitet wird. 18 Menschen sitzen im Raum und teilen. Teilen ihr weißes Privileg, ihr dünnes Privileg und ich höre Geräusche from outer space. I'm an alien, I'm a little alien. Mein fettpulöser Körper trägt mich in den Raum, mein Afro umrundet mich und ich fühle mich schwarz-rund. Alle schauen ein wenig verwirrt und ich zwirbel nervös an meinem T-Shirt. Ich habe das Spiel offenkundig nicht verstanden. Denn alle anderen zwirbeln ihre flachen Haare, ich zwirbel auch und alles erstarrt. Kolonialromantische Blicke fallen auf meine Locken und Finger zwirbeln in meine Richtung. Darf ich mal, also das da anfassen? Ich meine dich. Dich anfassen? Bierernst schaust du mich an. Wäre das hier nicht gerade das Hetero-Epizentrum? Ich würde deine Frage bejahen und hoffen, dass wir nicht von meinen Haaren reden. Toll! Echt, das ist richtig toll! Toll sieht das aus und das auch noch so schnell. So schnell hast du das alles verloren? Also das ganze Ge. Die eloquenteste Art der Antwort wäre eine Ohrfeige. Stattdessen nicke ich. Drehe mich weg, sollte gehen, drehe mich erneut und zwar dir zu. Toll? Toll sieht das aus? Wie ich das alles verloren habe, mich jeden Tag verliere, Gramm für Gramm, das ganze Gewicht, das dein Blick stört und mich liebevoll umrundet? Das ganze Gewicht, das für dich nur Problem ist und zeigt, ich bin da. Gerade verschwinde ich, Tag für Tag, unter deinem euphorischen Applaus. Toll, wie ich jeden Tag weniger werde. Steht mir echt gut, dieses Verschwinden. Wir sitzen eine Tischlänge und Millionen Perspektiven voneinander entfernt. Es ist der alte Informationsgewinnungstanz. Du Trainerin, ich Sportplanende. Ich möchte Informationen und du willst es hören. Was ist denn eigentlich dein Ziel? Spaß. Ja, aber was ist dein Ziel? Naja, Spaß. Ja, aber was ist dein Ziel? Mein Ziel ist Spaß und mittlerweile auch Aggressionsabbau. Verständnisvoll beugst du dich vor. Liegt es an einer Trennung? Ist er gegangen wegen dem Gewicht? Ich schlucke, atme flach, atme tief. Nein. Nein, was? Nein. Nein, mein Gewicht ist erstens nicht der Grund und zweitens nicht das Ziel, drittens nicht zu wenig, zu unverteilt oder zu viel. Das bin schlicht einfach ich. Toll kommt das rüber, echt stark. Das so zu zeigen, so, ja, selbstbewusst. Nein, warte. Mutig. Mutig ist das, also ich meine, bist. Du bist mutig. Echt mal. Und den Mut braucht es, damit es besser wird, also du besser wirst, dein Körper einfach besser wird. Ich stehe im Badeanzug vor dir und sehe, wie meine teure Schwimmbadzeit draufgeht für dein Ego-Gestreichel. Ich fühle mich vieles, aber nicht mutig. Nass. Das trifft es eher. Ziemlich nass und mittlerweile auch ziemlich genervt. Ich nicke höflich, ziehe an dir vorbei. Du folgst mir und fragst, was ist dein Ziel? Reflexartig sage ich Spaß und ernte ein Déjà-vu. Wir führen das Spaß-Zielgespräch, bis es mir reicht. Ich rente etwas über fettbulöse Körper, koloniale Körpernormen, mein Begehren und begehrt werden und Zuschreibung und du nickst nur abwesend. Naja, auf jeden Fall, toll sieht das aus und bald sicher noch besser, wenn du dann weniger bist, weniger isst, verschwindest, mich nicht mehr irritierst. Irritation? Durch das, was ich bin? in jedem Raum, durch Haare, durch Körper. Ich bin das YouTube-Video mit aktivierter Kommentarfunktion. Dein Web.de-Artikel, dein Facebook-Post, der ungewollt die Einstellung öffentlich hat. Ich bin deine Projektionsfläche für Scham, Hass, Inspiration, Mut, Ziele. Ich bin nie nur Trainierende, nie nur Schwimmende, nie nur ich. Mein Fett ist nie Teil meiner selbst, es verdeckt laut dir mein dünnes Ich, but I'm not going to break your heart. Dieses dünne Ich gibt es nicht.